Die praktische Solidarität mit der vietnamesischen Revolution durch die Entfaltung einer Kampagne gegen die NATO zu vermitteln, die umfunktioniert werden sollte zu einem Instrument gegen die sozialrevolutionären Befreiungsbewegungen in der Dritten Welt. Die schrittweise Herausbildung einer gegen die NATO gerichteten Bewegung in den Metropolen könnte einerseits organisatorische Voraussetzungen für eine praktische Internationalisierung des Protests in Westeuropa schaffen und perspektivisch zur Herausbildung einer inneren und insofern zweiten Front gegen den US-Imperialismus und seine Verbündeten führen, womit sich gleichzeitig der militärische Bewegungsspielraum des Vietcong verbreitern würde. Notstandsgesetze. Auf dem Frankfurter Römerberg sprach Krahl im Mai 68 auf einer vom hessischen DGB veranstalteten Kundgebung gegen die Notstandsgesetze und prangerte bei dieser Gelegenheit die allzu zögerliche und vorsichtige Kritik der Gewerkschaften an. Zitat: Notstandsgesetze leiten keineswegs erst einen Zustand der Gewalt ein. Sie sollen vielmehr einen Gewaltzustand rechtfertigen und forttreiben, der schon längst begonnen hat. Die Herrschenden wollen der Bevölkerung mit allen Mitteln einreden, unsere Aktionen seien Terror. Um dies zu beweisen, schrecken sie auch nicht vor offenen Lügen zurück. Wir aber erwidern ihnen, Gewalt, das ist die Volksverhetzung der Bild-Zeitung, Gewalt, das ist die Vorbereitung der Notstandsdiktatur. Und dagegen nehmen wir das Recht der Geschlagenen in Anspruch, das elementare Recht auf Notwehr und Widerstand. Krahl und der SDS nutzten verschiedenste Formen und Foren, um ihre Grundsatzkritik und die aus ihr abgeleiteten Konsequenzen zur Geltung zu bringen. Kongresse, öffentliche Reden, Teilnahme an Diskussionspodien, Teach-ins, Zeitschriftenbeiträge und vor allem unermüdliche Überzeugungsarbeit an der Basis, im Seminar und in der Kneipe. Zu seinen wohl prominentesten Interventionen zählte der Versuch zur Politisierung und Umgestaltung der Hochschule. Aus einer Institution zur Reproduktion von Herrschaftswissen und zur Ausbildung von bürgerlichen Führungskadern sollte durch Streikbewegungen, Institutsbesetzungen und öffentlichen Druck eine für alle offene Plattform zur Vorbereitung gesellschaftlicher Umwälzungen werden. Zitat: Sozusagen aus der Praxis dieser Streik- und Besetzungsbewegungen, entgegen den Manipulationen von Presse und Regierung, die uns von der Bevölkerung mit aller Gewalt isolieren wollen, hat die außerparlamentarische Opposition ihre Basis ständig erweitert. Zunächst waren es die Studenten, dann die Schüler, jetzt sind es junge Arbeiter und immer mehr auch ältere Kollegen. Unsere Demokratie ist direkt und unmittelbar. Es gibt keinen Sprecher und keine Gruppen, die sich nicht den Entscheidungen der Anwesenden unterwerfen müssten. Es gibt keine Funktionäre, die einen Posten auf Lebenszeit einnehmen. Alle unmittelbar Beteiligten entscheiden in direkter Abstimmung über die politischen Aktionen und Ziele. Dies ist der Hintergrund, auf dem die Organisation des Widerstandes vorgenommen werden muss. Im Anschluss an einen aktiven Unistreik mit alternativen Seminarprogrammen kam es im Januar 1969 erst zur Besetzung des soziologischen Seminars und schließlich auch zur vorübergehenden Besetzung des Instituts für Sozialforschung. Und diese Besetzung steht seither symbolisch für die Entfremdung von Frankfurter Schule und Studentenbewegung. Auf Anweisung von Adorno wurde das Institut von der Polizei geräumt und Krahl wegen Hausfriedensbruch mehrere Tage in Untersuchungshaft genommen. Während Adorno meinte, er hätte ein theoretisches Denkmodell aufgestellt und weder ahnen können noch beabsichtigen wollen, dass Leute es mit Molotow-Cocktails verwirklichen wollen, zeigte der ohnehin ungleich stärker sich in die realen Bewegungen einmischende Herbert Marcuse Verständnis für die Studenten und Unverständnis für das Paktieren mit der Polizei. Unmittelbar sei die Theorie zwar nicht, um die Praxis umzusetzen, aber, Zitat aus einem Brief Marcuses an Adorno, aber ich glaube, dass es Situationen, Momente gibt, in denen die Theorie von der Praxis weitergetrieben wird. Situationen und Momente, in denen die sich von der Praxis fernhaltende Theorie sich selbst untreu wird. Wir können die Tatsache nicht aus der Welt schaffen, dass diese Studenten von uns und sicher am wenigsten von dir beeinflusst sind. Adorno hatte Krahl. Was? Sicher nicht am wenigsten, genau. Entschuldigung. Adorno hatte Krahl vorgeworfen, dass dieser die Institutsbesetzung vor allem zur Binnenintegration des im Zerfall befindlichen Frankfurter SDS instrumentalisieren wollte. Dieser Vorwurf kann vielleicht am besten dadurch entkräftet werden, dass Krahl der Letzte war, den politisches Engagement blind gegen Eigendynamiken, unreflektierte Zwänge und Zerfallsprozesse gemacht hätte. Im Gegenteil, gerade die Involvierung in praktische Auseinandersetzungen schärften seinen Sinn für das Auf und Ab der Bewegung. Eine Reihe der in Konstitution und Klassenkampf abgedruckten Beiträge kann insofern auch als Reflexion über die Verlaufsformen der Bewegung, deren innere Widersprüche und Gestaltwandel gelesen werden.